in die Welt und so weit weg von all den Krisen und Drama. Ich mach hier einfach nur, was mir so gefällt. Oh yeah. Denn ich chill mit meiner Pina Colada. Wir beide reden über Gott und die Welt und so weit weg von all den Krisen und Drama. Ich häng im Liegestuhl bis abends um 11. Wenn mein Handy klingelt, dann mach ich mein Handy aus. Sieh, das Leben kann so einfach sein, dass man fast nicht glaubt. Wenn ich meinen Kopf unter klares Wasser tauch, lass ich Gras über Probleme wachsen, lösen sich auf in Rauch und fliegen in den blauen Himmel. Bye bye, ciao, ich bin so weit weg von Nieselregen am Fenster und 12-jährigen Thug-Life-Haftbefehl Gangstern. Sieh, ich geh einfach nur los und mir einen Flug buchen. Wo ich hingehe, gibt es Palmen, hier gibt es Buchen. Ich bin draußen und geh mir vorher nur noch schnell einen Sonnenhut kaufen. Meine Wohnung gekündigt, meine Mom noch mal geküsst. Ich hab gerne hier gelebt, aber heute sag ich Tschüss. Wenn ihr mich sucht, ich chill in Panama auf Deck eines Schiffs und diskutier mit Pina über Liebe und Glück. Und ich chill mit meiner Pina Colada. Wir beide reden über Gott und die Welt. Bin so weit weg von all den Krisen und Drama. Ich mach hier einfach nur, was mir so gefällt. Oh yeah. Denn ich chill mit meiner Pina Colada. Wir beide reden über Gott und die Welt. Und so weit weg von all den Krisen und Drama. Ich häng im Liegestuhl bis abends. Und ihr könnt gerne diskutieren über einen Facebook-Status. Ich persönlich geb einen Scheiß auf einen Facebook-Status. Jetzt mal ernsthaft. Ich chill auf Wolke 7 und bespuck die Schwerkraft. Ich kann die Spinner nicht mehr sehen, außer ich hol mir ein Fernglas. Ich komm auf keins mehr zurück, auch wenn ich manche von euch gern hab, denn hier geht's mir gut. Ich fahr von Rio nach Santiago, nimm den letzten Zug. Schnapp mir den ganzen Kuchen, während die Reste sucht. Schau, ich lässig zu, dreh danach noch ne Runde im dreckigen Pool. Und so vergeht der Tag, ich meine jeder Tag. Mein Leben ist ein Urlaubsfoto, Konturen sind schemenhaft. Während in meinem Land alles in ein Schema passt, wird das Land zur Zelle, wir sind in Schemenhaft. Doch ich bin weit weg, eine Pina Colada und sie begreift es. Und ich chill mit meiner Pina Colada. Wir beide reden über Gott und die Welt. Bin so weit weg von all den Krisen und Drama. Ich mach hier einfach nur, was mir so gefällt. Oh yeah. Denn ich chill mit meiner Pina Colada. Wir beide reden über Gott und die Welt. Und so weit weg von all den Krisen und Drama. Ich häng im Liegestuhl bis abends 11.